Hey, wie geht's denn so? Wir würden gern noch ein bisschen bleiben, aber irgend so ein gehirnamputierter Psychopath wollte meinen Kumpel hier sterben lassen.